Zum 85. Gründungstag der heroischen koreanischen Volksarmee gab es am 21. April im Frauenclubhaus in Pyongyang ein Treffen der Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes mit einem Kriegsveteranen. Daran nahmen teil die Vorsitzende des Zentralvorstandes des Frauenbundes, Zhang Chun-sil, die Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes. Beim Treffen erzählte der Kriegsveteran Zhu Jae-hyun, dass die DVJK im Vaterländischen Befreiungskrieg den US-Imperialismus zerschlagen und einen Mythos vom Sieg im Krieg geschaffen habe und in der jahrzehntelangen Konfrontation mit dem Imperialismus und den USA stets siegreich gewesen sei, was auf die weise Führung von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zurückzuführen sei. Er bat die Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes darum, mit großem nationalem Stolz darauf, von Generation zu Generation hervorragende Staatsführer und Heerführer zu haben, einen aktiven Beitrag dazu zu leisten, die Führung der Revolution todesmutig zu verteidigen und die Geschichte und Traditionen des Sieges des Südkorea ewig zu glorifizieren.